Herr Jesus, wir loben dich. Herr Jesus, wir loben dich. Du bist so groß und wir sind so klein. Doch du hast uns lieb und lässt uns nie allein. Herr Jesus, wir loben dich. Herr Jesus, wir danken dir. Herr Jesus, wir danken dir. Du bist so reich und schenkst uns so viel. Das Essen, das Bett, viel Freude bei dem Spiel. Herr Jesus, wir danken dir. Herr Jesus, wir lieben dich. Herr Jesus, wir lieben dich. Du bist unser Freund, wir kommen zu dir. Du hast uns so lieb, wir danken dir dafür. Herr Jesus, wir lieben dich.